Umrüstung des Einlassventils von der mechanischen auf die Unterdrucksteuerung funktioniert jetzt zufriedenstellend und ich glaube, wir können einen Versuch wagen. Werden wir innerhalb der Grenzen der Geschwindigkeitsverordnung bleiben? 6 km/h innerorts und außerorts 12? Es ist ein Testfahrzeug. Über die zulässige Höchstgeschwindigkeit können wir uns Gedanken machen, wenn das Reitrad serienreif ist. Sie haben recht. Halten wir uns nicht mit Kleinigkeiten auf und machen uns lieber an die Arbeit. Sind Sie bereit? Bereit und neugierig, was dieser Tag bringen wird. Wenn Sie das Gefährt wieder heil nach Hause bringen, Herr Maybach, sind Sie einer der Ersten, der sich mit einem motorgetriebenen Fahrzeug von Ort zu Ort bewegt hat. Unabhängig von Muskelkraft und befreit von Schienen. Sie werden erleben, wie ein großer Traum der Menschheit Wirklichkeit wird. Ich gerate ins Schwärmen. Starten Sie, dann werden wir ja sehen, ob heute tatsächlich ein historischer Tag ist. Der 39-jährige Wilhelm Maybach legt die 3 Kilometer zwischen Cannstatt und Untertürkheim genauso problemlos zurück, wie Gottlieb Daimlers Sohn Paul das bereits einige Tage zuvor getan hat. Es war sein Privileg, als Erster mit diesem Vehikel zu fahren, das in jenen Tagen mehr als merkwürdig anmutet. Die Geräusche, die es von sich gibt, müssen den Zeitgenossen absonderlich, wenn nicht gar unheimlich vorkommen. Jetzt sitzt Wilhelm Maybach auf dem hölzernen zweirädrigen Gefährt mit eingebautem Motor und seitlich angebrachten Stützrädern. Der Begriff Fahrrad existiert noch nicht. Man nennt es Velociped. Es ist nach der Nähmaschine das zweite technische Serienprodukt des Industriezeitalters. Allerdings von vielen eher skeptisch beäugt, denn längst nicht jeder traut sich zu, auf so einem Ding die Balance halten zu können. Man diskutiert lieber darüber, wohin der viele Fortschritt denn noch führen soll. An diesem Novembertag können vereinzelte Augenzeugen einen ersten Blick in die sich ankündigende Zukunft werfen. Was da so eigenartig lärmend an ihnen vorbeirattert, ist nicht weniger als das erste Motorrad der Welt. Doch der Begriff Motorrad existiert noch nicht. Daimler und Maybach haben den Namen Reitrad gewählt, weil ihr Prototyp dem klassischen Laufrad des 19. Jahrhunderts nachempfunden ist, bis auf das Gebilde in seiner Mitte. Dort ist die Weiterentwicklung des ersten Versuchsmotors montiert. Von der liegenden in eine stehende Form umgebaut, heißt der Einzylinder jetzt Standuhr. Denn in etwa so sieht er aus. Er wiegt nur 60 Kilogramm und leistet bei 600 Umdrehungen pro Minute ca. 0,5 PS. Über diesem Motor sitzt, auf einem ledernen Sattel, Wilhelm Maybach. Ob er vor Freude jauchzt und jubelt, während er mit 12 km/h durch die Landschaft knattert, ist nicht überliefert. Aber anzunehmen. Zu Lande und zu Wasser. Die selbsttätige Fahrerei ist Wirklichkeit geworden. Wenn wir anstelle des Vergasers das Prinzip der Benzineinspritzung verwenden, läuft der Motor wahrscheinlich gleichmäßiger. Nicht heute, Herr Maybach. Aber das Prinzip ist ja bereits erdacht und beschrieben. Wir können uns unverzüglich an die Arbeit machen. Nicht heute, Herr Maybach, nicht heute. Genießen wir die Aussicht. Unser Dahinfahren auf dem Neckar, ohne Muskelkraft, angetrieben von unserem Schnellläufer. Der Einbau des Motors in ein Boot ist weniger eine richtungweisende Neuerung, als vielmehr ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der Vision Gottlieb Daimlers. Er sieht eine grundlegende Motorisierung der Menschheit zu Lande, zu Wasser und in der Luft und er ist gerade dabei, das Fundament dafür zu legen. Während Wilhelm Maybach unter seiner Anleitung den Motor kontinuierlich verbessert und neue Modelle konstruiert, denkt Gottlieb Daimler darüber nach, wie weitere Formen der Fortbewegung motorisiert werden können. Im Frühjahr 1886 unternimmt er schließlich den Schritt, der seinen Namen für alle Zukunft bekannt machen wird. Bei einem Stuttgarter Wagenbauer bestellt er eine Kutsche vom Typ Américain. Dunkelblau mit roten Zierstreifen, schwarzen Ledersitzen und einer Laterne mit Schein. Der Bescheid des Stadtschutzamtes. Replik an den Herrn Gottlieb Wilhelm Daimler zu... Hier. Gegen die beabsichtigte Verwendung der Dampfschäse innerhalb der Stadt ist nichts zu erwidern. Wir können starten. Dampfschäse? Für das, was wir hier tun, fehlt so manchem die Vorstellungskraft. Ich muss es mir auch immer wieder klar machen. Wir erfinden etwas, von dem kaum jemand ahnt, was es tatsächlich ist. Sehen Sie die Dampfschäse an, Herr Maybach. 1,5 PS bei 600 Umdrehungen. Wir werden brausen. Ich schätze ca. 16 Kilometer pro Stunde. Zu schnell für die Verordnung. Das wird niemanden interessieren. Die Leute werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Also los, worauf warten wir? Bringen wir sie zum Staunen. Für ihren denkwürdigen Ausflug haben Daimler und Maybach kein Pferd vor ihre Kutsche gespannt, wie das allgemein üblich wäre, sondern ihren Motor hineinmontiert. Wie von Geisterhand geschoben, ruckelt die Chaise durch die Straßen. Das Automobil ist erfunden. Der Begriff ist zusammengesetzt aus griechisch Auto gleich selbst und lateinisch mobil gleich beweglich. Ein Kunstwort also. Wären beide Wortbestandteile griechisch, würde es Autokinet heißen, wären beide lateinisch ipso mobil. Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach sind allerdings nicht ganz allein mit ihrem Gefährt. Im nahen Mannheim entwickelt ein Mann mit dem Namen Karl Benz seit 8 Jahren nach und nach einen Zweitakt-, dann einen Viertaktmotor, einen Differentialantrieb, eine Kupplung, einen Vergaser, eine Zündkerze und eine Gangschaltung. Damit hat er alles beisammen, um seinerseits ein Automobil zu bauen, was er auch tut und es im Januar 1886 zum Patent anmeldet. Es ist ein dreirädriges Fahrzeug und es rollt einige Monate früher zu ersten Probefahrten aus der Werkstatt als die Motorkutsche von Cannstatt. Bei einer Ausfahrt des Wagens ohne Pferd, wie mancher Zeitgenosse den Motorwagen des Karl Benz bespöttelt, geht unterwegs der Treibstoff aus. Ein Apotheker der Gemeinde Wiesloch hilft mit Leichtbenzin und macht seine Apotheke damit zur ersten Tankstelle der Welt. Herr Daimler und Herr Benz sollen einander persönlich nie begegnet sein. Da beide jedoch Mitglieder im Vorstand eines Vereins waren und Gottlieb Daimler Karl Benz einmal wegen Verletzung seines Glührohrpatents verklagt hat, ist anzunehmen, dass sie sich sehr wohl, zumindest flüchtig, gekannt haben. Karl Benz und Gottlieb Daimler haben unabhängig voneinander das Automobil erfunden. So ist es eine interessante und folgerichtige Fügung, dass die Unternehmen der beiden Pioniere, die Benz und Zieh, Rheinische Automobil- und Motorenfabrik Mannheim, mit der Daimler Motorengesellschaft zur Daimler-Benz AG vereinigt werden. Allerdings erst im Jahre 1926, lange nach Gottlieb Daimlers Tod. Die beiden sind bei weitem nicht die einzigen technikbegeisterten Pioniere jener Tage. In Augsburg denkt Rudolf Diesel über ein Verfahren nach, mit dem das Treibstoffgemisch so hoch verdichtet werden kann, dass es sich selbst entzündet. Wenige Jahre später wird er mit der Arbeit an solch einem Motor beginnen. Ganz in der Nähe des Gartenhauses ist Robert Bosch damit beschäftigt, einen Magnetzünder so an einen Kraftfahrzeugmotor anzupassen, dass die Zündung des Treibstoffgemischs elektrisch ausgelöst werden kann. Am Ende dieser Entwicklung wird Jahre später die moderne Zündkerze stehen. In Cannstatt hingegen ist das Gartenhaus endgültig zu klein geworden für die Entwicklungsarbeiten zur umfassenden Motorisierung der Welt. Man muss umziehen. Und man braucht Arbeitskräfte, denn der Motor ist so weit ausgereift, dass er in Serie produziert und verkauft werden kann.